الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch ganz herzlich und ich freue mich wieder mit euch hier zu sein. Das ist eine schöne Zeit, was ich mit euch verbringe. Und es ist immer so eine große Freude in meinem Herz, dass ich diese Jugendliche vor mir sehe. Sie sitzen und sie möchten im Islam weiterkommen. Und das ist eine Freude und eine schöne Botschaft für uns alle. Wie ich immer euch sage, ihr seid die Zukunft. Ihr seid die Zukunft des Islams. Und eure Kinder werden auch die Zukunft des Islams sein. Und deswegen freuen wir uns, dass die Jugendlichen immer kommen, immer sich für den Islam und für den Glauben interessieren. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns befestigt. Möge Allah uns vermehren. Möge Allah alle muslimischen Jugendlichen, aber auch nicht muslimischen, recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten in diesem Monat annehmen. Lieber Bruder und liebe Schwester, ich eröffne mein Thema mit bestimmten Fragen, die eine Antwort brauchen. Und die Antwort kennst du allein. Wie waren die ersten 20 Tage in Ramadan? Bist du von denjenigen, die die Angebote Allahs genutzt haben? Bist du von denjenigen, die volle Vergebung bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala? Wie warst du in diesem Monat? Demnächst erreichten wir das Ende. Und jede Sache hat ein Ende. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesetz auf dieser Erde gemacht. Ende. Und sie lieben Leute und Gäste, die wir am meisten lieben, wir möchten nicht und wir hätten das nicht gerne, dass sie uns verlassen. So wenn du jemanden liebst und er ist bei dir zu Hause und du willst nicht, dass er weggeht. Und die Zeit ist aber gekommen, dass er weggeht. So ist dieser liebe Gast, Ramadan. Er sagt uns indirekterweise, ich nähere das Ende. Und ich werde demnächst euch verlassen. Wallahu a'lam, ob ich zurückkehre. Wallahu a'lam, ob du noch im Leben sein wirst bis zum nächsten Jahr. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwester, die 10 Tage sind deine letzte Chance. Und wenn du das nicht nutzt, dann verlierst du so vieles bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die letzte Chance, dass du dich bemühst, die Nacht von Laylatul Qadr nicht zu verpassen. Allah hat eine Nacht in diesen letzten 10 Tagen gemacht, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns rettet. Und wo Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Sünden vergibt. Eine ganz besondere Nacht. Eine Nacht, wo der Koran herabgesandt wurde. Wo der Koran zum Tafel runter zum ersten Himmel gesandt wurde, dass er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt. Eine gesegnete Nacht. Eine Nacht, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Engel die Aufträge gibt. Wer soll sterben? Und wer soll weiterleben? Und was soll geschehen? Was für Katastrophen es geschehen wird? Und wo? Und wie? Und warum? Alles wird in dieser Nacht von Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln gegeben. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Allah sagt im Koran, in dieser Nacht wird über allen Sachen entschieden, die Allah ta'ala als Befehl zu den Engeln gibt. Für das nächste Jahr, was alles passiert, wird in dieser Nacht festgeschrieben, aber auch über die einzelnen Personen. Das ist eine gesegnete Nacht. Wenn du bei einer Firma arbeitest, wenn du bei Daimler Chrysler arbeitest und sie sagen dir, guck mal, du bekommst 3000 Euro netto pro Monat. Du kannst 20.000 Euro nehmen, indem du diese Woche indem du diese Woche auf Samstags und Sonntags kommst. Und dass du mehr arbeitest. Und dass du mehr Zeit gibst, ein Angebot. Das Geld ist im Herzen bei vielen. Ja? Viele Menschen lieben das. Er verpasst das nicht. Er trägt sich zum Ersten. Der Erste wird sein, der sich einträgt. Ja, sofort. Aber wenn ich euch sage, es gibt eine Nacht in den letzten 10 Tagen, die ist besser für dich, als du über 83 Jahre dauerhaft in der Anbetung Allahs verbringst. Besser, als du 83 Jahre Tag und Nacht bei der Anbetung Allahs wärst. Eine Nacht. Ein Angebot. Ein richtiges Angebot. Und deswegen, was hat Muhammad Sassim gemacht? Am Anfang wusste Muhammad Sassim, wann diese Nacht stattfindet. Ob das da oder da oder da. Aber Nusiyaha Rasulullah, er hat es vergessen. Was hat er dann gemacht, damit er diese Nacht nicht verpasst? Er hat sich in die Moschee zurückgezogen. Und er hat seine Frauen gelassen. Und er hat sich in der Moschee aufgehalten. Tag und Nacht. Essen und Trinken in der Moschee. Und schlafen in der Moschee. Damit er immer in der Anbetung Allahs 10 Tage, warum nicht nur eine Nacht? Ja, damit ich nicht diese Nacht verpasse, bleibe ich vorsichtshalber 10 Tage. Wenn ich 10 Tage bleibe, bestimmt ist die in der Mitte. Bestimmt ist die in der Mitte, das heißt, ich habe die nicht verpasst. Wo war ich? Ich war in der Moschee. Was habe ich getan? Meine meiste Zeit war nur Gottes Erwähnung. Das heißt so auf Arabisch, I'tikaf. Wenn man in die Moschee zurückzieht und hier aufhält für bestimmte Zeit, das heißt I'tikaf. In dem I'tikaf darfst du nicht über Business sprechen, darfst du nicht über Dunya, über diesseitigem Leben sprechen, darfst du nicht über Filme und Oscar-Filme sprechen. Da in dieser I'tikaf-Zeit darfst du überhaupt nicht die Sachen erwähnen, die außerhalb dieser Tür sind. Wie Telekom-Rechnung, BIVAG-Rechnung, Miete, alles. Alles vergessen. Lass das in deine Schuhen drin. Und komm rein. Was macht man da? In I'tikaf-Zeit bist du verbunden mit Allah. Du bist wie ein Engel. Deine ganze Zeit erwähnst du Allah. Entweder bist du beim Koran lesen. Oder bist du beim Allah erwähnen, Subhanallah, machst du 100 Mal, 300, 1000 Mal, warum nicht? Alhamdulillah, Alhamdulillah, und du denkst an die Gnaden Allahs, die er dir gegeben hat. Und du sagst, La ilaha illallah, du schmeißt alle Götter raus, die heutzutage angebeten werden, wie das Geld zum Beispiel. Das ist auch ein Gott heutzutage, der wird angebetet. La ilaha illallah. Und du machst Allah subhanahu wa ta'ala heilig. Und du ehrst und du preist Allah. Und entweder bist du beim Koran lesen oder beim Gott erwähnen. Oder bist du beim Gebet stehen oder beugen oder niederwerfend für Allah. Auch wieder lange Zeit betest du ihn. Oder bist du bei dem Bittgebet, deine Hände hoch. Und du betest Allah subhanahu wa ta'ala. Oder du sitzt mit deinen Brüdern und er erzählt über die Religion. Alles ist unter der Decke Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die I'tikaf-Zeit. Verpasst nicht diese Nacht. Diese Nacht, die Gelehrte haben mehr als 40 Meinungen über diese Nacht, wann die stattfindet. Und die stärkste Meinung, dass diese Nacht sich abwechselt. Jedes Jahr findet diese Nacht in bestimmten Tag statt. Weil das Jahr läuft und die Nächte, das hängt von dem Mond, Erscheinung, wann und so, das wechselt sich. Manchmal könnte es sein in der Nacht von 21. oder die Nacht von 22. oder eine andere Nacht. Aber wir haben ein Hadith, Sahih, bei Ubay ibn Ka'b. Er sagt, Wallahi, ich schwöre, dass die Nacht von Laylatul Qadr die Nacht von 27. ist. Ha? Er schwört, und was für ein Gefährte. Ein Gelehrter. Er schwört, dass das die Nacht vom 27. Was ist das? Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe es vergessen. Guckt sie auch in den letzten 10 Tagen oder den ungeraden Zahl von den letzten 10 Tagen. Wie bringt man die Beweise zusammen? Ganz einfach. Ganz einfach. Ubay ibn Ka'b, als er die letzten 10 Tage von Ramadan verbracht hat, er wusste ganz genau, das war in diesem Jahr, in dem Jahr, wo er war, es war an Nacht vom 27. Der Mu'min und der Gläubige kann das fühlen. Es gibt Zeichen dafür. Wie die Sonne aufgeht, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass die Sonne am nächsten Morgen von dieser Nacht, die kommt klar und du kannst mit deinen Augen die Sonne gucken. Die blendet dich nicht. Du kannst die so sehen, rund. Das ist ein Zeichen, dass die letzte Nacht so war. Wallahi, wir haben das letzte Jahr hier. Die Sonne kommt von dieser Seite. Wir haben das hier, subhanallah, alle morgens, wo die Sonne aufgegangen ist, es war so, es blendet. In einer Nacht war deutlich ein Kreis und wir konnten alle sehen. Und man hat gefühlt, wie schön, wie die Ruhe war. Auch wie ein Gläubiger kann das auch fühlen, mit Allahs Hilfe. Oder manche können das vielleicht träumen, aber das sagt nicht viel, sondern es kann als Hilfe, als Beistand sein. Und deswegen sagen die Gelehrten, Ubay ibn Ka'b hat das festgestellt, dass das in Nacht vom 27. Das heißt nicht, dass das immer der Fall sein wird. Deswegen, liebe Brüder, seid ihr bereit, einige Zeit I'tikaf zu machen? Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wir I'tikaf machen. Diese Sunna ist leider verstorben. Und wir, die Zukunft, insha'Allah ta'ala, wir machen sie lebendig. Wir sind die Anhänger von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind diejenigen, insha'Allah ta'ala, die diese Sunna in die Welt bringen. Dass wir in die Moschee zurückziehen. Das letzte Mal haben wir weiter über unsere Serie gesprochen. Die Schritte und die Listen des Satans, wie er uns in die Irre bringt. Das ist eine wichtige Serie für uns alle. Das ist ein Feind und ein deutlicher Feind für uns. Wir müssen aufpassen, was er mit uns vorhat und wie er zu uns rankommt und wie er uns in die Irre bringt. Und ich habe gesagt, er benutzt 7, 6 Haupttoren, Haupttüren, wo er zu den Menschen reinkommt. Der erste war Al-Shirk, die Beigesellung zu Allah. Das ist sein bester Wunsch, dass du zu den Beigesellern gehörst. Das ist sein bester Wunsch. Zweite, Neuerung, Al-Bid'ah. Sein bester Wunsch nach der Beigesellung, dass du ein Neuerungsträger wirst in deiner Religion. Dass du viele Neuerungen reinmachst. Der dritte Wunsch und Haupttür für ihn war Kaba'ir, die große Sünden, dass du die große Sünden machst, wie Iyadu Billah, Unzucht begehen, Unzucht mit einer Frau begehen oder Alkohol trinken oder Iyadu Billah, das Lügen ist eine der großen Sünden. Lügen ist eine der großen Sünden, wie töten. Wisst ihr das? Das ist eine der größten Sünden. Und töten und alles. Das ist auch sein bester Wunsch. Der vierte war die kleinsten Sünden. Die kleinsten Sünden. Und die fünfte ist, dass er dich damit beschäftigt, mit einer Sache, die niedriger gestuft ist, als eine wichtigere Sache. Statt dass du dein Pflichtgebiet erledigst, er lenkt dich ab, mit Koran lesen oder mit Almosen geben und du lässt deine Pflicht. Und das letzte, sechste, er lenkt dich ab mit allen erlaubten Sachen in dieser Dunya. Wie Verreisen, wie Hobbys, wie Internet, wie viele Sachen. Vieles ist erlaubt, aber er lenkt dich ab, er nutzt das auch. Heute sprechen wir über die Neuerung. Die Neuerung, der Neuerungsträger, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala gehasst. Eins. Der Neuerungsträger, er sagt indirekterweise, dass er ein Teilhaber neben Gott ist. Drei. Der Neuerungsträger, der sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Tat, dass er ein Betrüger ist, dass Muhammad ein Betrüger ist, dass er die Religion nicht vervollkommnet hat. Vier. Der Neuerungsträger ist von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von den Gefährten und von den Gefährten der Gefährten verflucht und verdammt. Fünf. Der Neuerungsträger wird nicht zu Reue ermöglicht. Er bekommt keine Möglichkeit, dass er bereut. Alle können bereuen, die Sünden machen. Aber der Neuerungsträger ist in Gefahr, dass er die Reue nicht erreicht. Der Neuerungsträger, liebe Brüder und Schwestern, das ist einer, der die Religion Allahs zerstört. Das Schlimmste, was es gibt, ist die Neuerung in unsere Religion reinzubringen, nach Schirk. Unsere Religion, der Islam, ist vervollkommnet und vollendet mit allem Drum und Dran. Alle Sachen ist vollkommnet. Allah Ta'ala sagt im Koran, in Surat Al-Ma'idah, der Tisch, einer der letzten offenbarten Ayaten. Er sagt, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gnade vollendet und euch den Islam als wahre Religion gewählt. Was heißt das? Der Islam ist vollkommnet, vollendet. Allah Ta'ala sagt im Koran, er ähnelt diejenigen, die Neuerungen in der Religion machen, wie die Beigeseller. Wie die Beigeseller, die andere Götter anbeten. Er sagt, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Haben sie etwa andere Götter, die sie anbeten und sie geben ihnen neue Sachen, die Allah Ta'ala nicht vorgeschrieben hat? Eine Frage von Allah Subhanahu wa Ta'ala über diejenigen, die Neuerungen machen. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt auch im Koran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى sagt, derjenige, der die Sunna und Methodik des Propheten ablehnt und er geht einen anderen Weg außer dem Weg des Propheten und außer dem Weg seinen Gefährten, Allah bereitet ihm eine gewaltige Strafe in der Hölle. Und was für ein Aufenthalt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha, unsere Mutter, Aisha, radiallahu anha wa ardaha, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sie sagt, sie hörte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagen, man ahdasa fi amrina hadha, ma leysa minhu fa huwa radd. Derjenige, der in unsere Sache, was heißt unsere Sache hier? Unsere Religion. Der in unsere Sache etwas Neues reinbringt, es ist abzulehnen. Es ist abzulehnen. Liebe Brüder, was ist die Neuerung? Die Neuerung in der arabischen Sprache heißt Al-Bid'a. Abda'a, Yubdi'u, Ibtada'a, Yabtadi'u. Das ist, wenn jemand etwas Neues erfindet. Wenn jemand uns jetzt eine Rakete erfindet, der, sage ich mal, über die Kontinenten geht und es wird sprachlich gesteuert, dann sagen wir, er ist ein Empfinder, Mubtadi', und das ist eine Bid'ah, das ist eine richtige Neuerung, die ist neu in die Welt. Das heißt in der arabischen Sprache Ibtada'a. Es gibt ein schönes Beispiel, wie wir uns unterscheiden zwischen Bid'ah und Sunnah. Das ist, jemand bitte, wenn es so unruhig wird, jemand muss bitte darauf aufpassen, dass die Ruhe bleibt. Ibrahim, wenn du da hinten stehst, dann erledige das. Okay. Ein Mann, der auf die Wüste geht und er hat die Strecke verpasst. Er weiß nicht, wo geht's lang? Rechts oder links? Und sein Freund ist mit ihm. Er sagt, oh, ich gehe rechts, weil ich sehe gerade hier die Fuß abtreten. Und ich sehe, dass auch die Pferde und so von hier vorbeigegangen sind. Das ist die Karawane, die vor uns war. Der andere sagt, nein, ich erfinde einen neuen Weg. Ich gehe meinen eigenen Weg und ich werde das schon finden. Der erste, wir sagen in der arabischen Sprache, ittaba'a. Der zweite, ibtada'a. Guckt mal, es klingt ein bisschen nach. Ittaba'a, ibtada'a. Der erste, er ist gefolgt. Der zweite, er hat erfunden. Ittaba'a, ibtada'a. Der kommt sicherlich an. Karawane, viele Leute. Der wird da in den Fensternissen von der Wüste, so bis er tot und bis er stirbt. Wal'iyadu billah. Und so, die Fuß abtreten und dieser Weg haben wir, ist bereit und klar und deutlich. Und das andere, was erfunden ist, haben wir nicht. Dann gehen wir in die Nichte. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Derjenige, der mich überlebt, der nach mir lebt, er wird viele, viele Unterschiede und viele Meinungsunterschiede feststellen. Oh, das ist eine Versuchung. Wenn wir unter vielen Wegen uns befinden und wir wissen nicht, wer ist der richtige Weg. Was ist, ja Rasulallah? Lässt du uns so ins Tisch? Nein. Er gibt uns einen Ratschlag. Er sagt, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Er sagt, denn ihr diese Zeit erreicht, wo viele behaupten, hier, das ist der Weg, und hier, das ist der Weg. Und man weiß nicht, wie man zum Weg Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt. Was ist sein Ratschlag? Er sagt, haltet auf meine Sunna fest und auf die Sunna meine Gefährten, wie die ersten vier Khalifen. Und noch dazu, beißt auf sie. Beißt auf der Sunna mit An-Nawajid. Das sind die Nawajid. Eins, zwei, die Eckzähnen. Vier, drei, vier. Diese Eckzähnen, die sind am härtesten. Und wenn du mit den Eckzähnen beißt, das ist, fester geht es nicht. Und so sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haltet an meine Sunna. Und die Sunna von den vier Khalifen. Wa iyyakum. Ich warne euch. Wovon, ja Rasulallah? Ich warne euch von den neuen Sachen in der Religion. Denn jede neue Sache ist eine Neuerung. Und jede Neuerung führt zu Irre. Und jede Irre führt wohin? Zur Hölle. Das heißt, derjenige, der Neuerungsträger ist, er befindet sich in einem Weg, der ihn in die Hölle bringt. So hat uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutlich gesagt. gleich nach der Zeit, nachdem Muhammad s.a.w. gestorben ist, gleich danach kamen Leute, die Neuerung bringen. Gleich, guck mal, wie die Menschen sind. Guckt mal, wie die Menschen sind. Gleich danach, kamen die Neuerung in die Welt. Wir haben einen schönen Hadith. Der Hadith bei Musnad al-Imam al-Darami. Und der Hadith hat eine gesunde Überlieferung. Sanad sahih. Der Hadith ist von Amir ibn Salama. Der überliefert uns, er sagt uns einmal, hört mal bitte zu und konzentriert euch auf diesen Unterricht von heute. Wallahi, das, was ich euch sage, das ist das Gold, was die Gefährten uns gelassen haben und was die Gelehrten uns gelassen haben. Verpasst das nicht. Speichert jeden Satz, was ich euch heute sage. Amir ibn Salama kam zu Abdullah ibn Mas'ud nach Hause. Und wer ist Abdullah ibn Mas'ud? Einer der besten Gelehrten von dem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt selber, ich habe 70 Suren von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen und er hat das mit mir ganz genau studiert. Er sitzt mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er lehrt ihm 70 Suren, jede Eier, und er gibt ihm die Lehren und die Nutzen. Allahu Akbar. Er sagt, Wallahi, wenn ich jemand auf diesem Planet sehe, der besser als das kann, ich werde unbedingt jetzt sofort zu ihm ausreisen. Zu ihm, dass er mir noch mehr Wissen gibt. Das heißt, dieser Mann hat eine der höchsten Stufen von Wissen bekommen. Und er war immer mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, woran halten die Menschen und die Muslime? An die Gelehrte. Sie kamen, Amir ibn Salama kam zu ihm nach Hause. Er fand vor dem Haus viele warten auf ihn. Sie sitzen. Guckt mal, wie sie die Gelehrte geehrt haben. Sie sitzen, sie warten, dass er rauskommt. In der Zeit, wo Amir angekommen ist, kam Abdullah ibn Abbas raus. Er heißt Abu Abdurrahman. So heißt Abdullah ibn Mas'ud, pardon. Abdullah ibn Mas'ud. Amir ibn Salama erzählt uns, Abu Musa al-Ash'ari, das ist ein Gefährte des Propheten, kam rennend. Und er fand die Leute und Abu Abdurrahman, das ist Abdullah ibn Mas'ud, der kam raus. Er sagt ihm, ja, Abu Abdurrahman! Oh, Abu Abdurrahman, ich bin gerade von einer Moschee gekommen. Ich habe was erlebt, was mein Herz abgelehnt hat. Aber das war eigentlich schön. Das sah schön aus, was ich gesehen habe in der Moschee. Aber mein Herz hat das abgelehnt. Er sagt ihm, was hast du denn gesehen? Er sagt ihm, ich bin in eine Moschee reingekommen. Ich fand viele Leute in einer Sitzung. Und ein Mann steht in der Sitzung und vor jedem, jeder hat viele kleine Steine bei sich. Viele kleine Steine bei sich. Und der Mann sagt ihnen, sagt Subhanallah 100 Mal. Dann beginnen die Steine. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Und dann nachdem der Mann sagt ihnen, sagt Alhamdulillah 100 Mal. Dann sagen sie Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und dann sagt ihnen, sagt La ilaha illallah 100 Mal. La ilaha illallah, La ilaha. Er sagt ihm vom Herzen her, ich habe das abgelehnt. Aber es war schön. Weil Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, das ist schön. Erwähnung. Abdullah ibn Mas'ud, wie hat er sich reagiert? Er ist reingekommen. Er hat sich angezogen und er hat ein Gewand um sein Gesicht gemacht, dass er nur die Augen offen gelassen hat. Er hat sich versteckt, verdeckt. Er sagt ihm, komm her, zeig mir die Moschee. Er geht rein. Er geht rein und er sagt ihnen, oh ihr Leute, guckt mal, die Kleidung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind noch zu Hause, sie sind noch nicht vernichtet. Sein Geschirr ist noch zu Hause. Wir haben so viele Erinnerungen noch bei uns. Und ihr wart zu schnell bei der Neuerung. Ihr wart zu schnell, dass ihr in die Nichte gegangen seid. Und dann sagt er ihnen, und dann sagt er, macht diese Bedeckung weg. Er sagt, ich bin Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud. Ich habe von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam so viel Wissen bekommen, walhamdulillah. Und er sagt ihnen, ich sage euch Folgendes. Wallahi, das, was ihr tut, wenn ihr das schön findet, und das gehört nicht zu der Methodik des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist eine Irre, die euch in die Hölle bringt. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, bringt dich in die Hölle? Wie denn? Ja, wenn du das nach deiner Methodik machst, wenn du etwas entwickelst und erfindest, ein Ort, eine Zeit, eine Zahl, eine Sitte, und danach gehen die Leute. Eine Tariqa, wie bei den Sufiten. Vielen Sufiten haben Tariqa. Tariqa al-Naqshbandiyya, Tariqa al-Butshishiyya, Tariqa so. Diese Tariqa, jeder Teilnehmer in dieser Tariqa ist verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Dhikr zu erwähnen. Tausendmal das, morgens und abends. Und das machen sie immer so. Also, Abdullah ibn Mas'ud hat ihnen gesagt, ihr seid in die Irre gegangen. Wallahi, wenn jemand etwas Schönes sieht, was nicht zur Religion gehört, als wäre er ein Teilhaber gegen Gott gewesen. Das ist die Neuerung. Das ist genauso wie ein Mann wurde gefragt, bei einem Land, hört man mal, diese Geschichte ist wahr, in Ägypten. Da kam zwischen Tarawih, zwischen die vier Raka und vier Raka, sagen alle Leute, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. MashaAllah. Diese Sura ist gleich wie der Drittel des Korans. Und die Leute sagen das zwischen vier Raka und vier Raka von Tarawih. Ein Scheich hat einmal einen Unterricht gehalten und ein Mann kam zu ihm, ein junger Mann. Er sagt ihm, was ist mit dieser Qul Wallahu Ahad? Er sagt ihm, das ist eine Neuerung. Das darfst du nicht machen. Das ist der Weg des Satans. Der Mann ging zu seinem Vater. Er erzählt ihm das. Sein Vater zittert. Denkt ihr, er zittert von Angst? Er zittert, was dieser schlimme Scheich gesagt hat. Was diese Leute mit den Bergen, die jetzt rausgekommen sind, sie wollen uns die Religion hier ändern. Zeig ihn mir. Dann geht er zu Scheich hin, rennend und zitternd. Der Scheich hat ihn gesehen. Er sagt ihm, was ist los? Er sagt ihm, du hast meinem Sohn gesagt, das Lesung von Qul Wallahu Ahad zwischen die vier Raka'a von Tarawih und die anderen vier eine Neuerung ist. Er sagt ihm, ja. Er sagt ihm, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Ist eine Neuerung? Diese heilige Sura, die ein Drittel des Korans, ist eine Neuerung? Du musst getötet werden. Guckt mal, wie die Menschen das betrachten. Er betrachtet das als Sura. Er sagt ihm, lieber Bruder, beruhige dich. Das geht nicht um Qul Huwallahu Ahad. Das geht darum, dass die Leute das als Sitte machen. Zwischen vier und vier Raka'a. Und dass sie alle zusammen lesen. Und wenn deine Kinder kommen und sie hören das. Und die Kinder von deinen Kindern. Und die Kinder von den Kindern der Kinder. Und so geht es Generation und Generation. Dann kommt eine Zeit, wo die Kinder sagen, das ist Islam. Das gehört zur Religion. Wallahi, so als ich Kind war in Marokko, wir haben nach jedem Gebet müssen wir eine Erwähnung zusammen machen. Alle zusammen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Was schönes, Salat ala Nabi. Und ich war stolz dabei. Ich sitze und ich lese mit ihnen das. Und nachdem das fertig war, ich gehe von der Moschee. Jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich mein Gebet zu Ende gemacht. Danach haben sie festgestellt, A'udhu Billah. Das war alles falsch. Das war alles irre. Und das ist verflucht, wenn du etwas neu reinbringst. Der Mann hat ihm gesagt, 60 Jahre war ich in der Irre. 60 Jahre habe ich so eine Neuerung gemacht. Wird Allah mich wieder annehmen? Er hat es bereut, nachdem er ihm alles erklärt hat. Deswegen, liebe Brüder, viele Leute, viele Muslime, haben uns Neuerungen reingebracht. Und sie meinen das gut. Sie meinen das gut. Aber wir sagen nein, nein, nein. Auch wenn das gut klingt. Weil das war nicht. Das gehört nicht zu unserer Religion. Und das ist der Unterschied. Ja. Amin. Wer ist Amin? Amin wird gerufen. So, was wollte ich sagen? Ja, es gibt viele Muslime, die Neuerungen machen und sie behaupten und sie meinen das gut. Guckt mal, das ist der Unterschied zwischen uns und Christen. Unsere Religion ist gemauert, unänderbar. Keiner bringt eine Neuerung rein, egal wie klein und wie groß, abzulehnen. Die Religion bleibt so, wie es vor 1400 Jahren war. Nicht mehr, nicht weniger. So muss es sein. Und so kommen die Leute, die sagen, Wallahi, wir feiern Eid al-Mawlid al-Nabawi, den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir sagen, MashaAllah, warum? Gibt uns warum? Jetzt, das sind die Aufseher der Religion. Dieser Warum ist schön. Shukran, ya Abdurrahman. So, warum? Er sagt dir, der Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir treffen uns, wir gedenken Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Barmherzigkeit, der zu den Menschen kam, und wir beten Allah subhanahu wa ta'ala, und wir machen Madh al-Nabawi, Madih, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und die beginnen zu singen, und alles schön, und sie sagen, das ist doch was Schönes. Und wir erinnern sogar unsere Söhne und unsere Kinder, dass sie die Sunna befolgen. Guckt mal, wie Shaitan, wie der Satan das verschmuckt hat. Wir sagen ihnen, la hawla wa la quwwata illa billah. Wie schnell wart ihr bei der Neuerung? Haben die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, den Geburtstag des Propheten gefeiert? Haben ihre Gefährten, die nach ihnen gelebt haben, die Geburtstag des Propheten Sassen gefeiert? Wann ist das zur Welt gekommen? Im Jahre 400 nach Mohammed. Wo? In Ägypten. Von Al-Ubaidiyun. Und diese Al-Ubaidiyun, das sind viel, viel, viel entfernter als die Sufiten. Sie sagen, die Gelehrte des Islams kennen nur das Außen. Und wir kennen das Innen. Also sie sprechen mit Gott, sie bekommen Offenbarung, sie sehen vieles, was die anderen nicht sehen. Die sind Irrgehende. Und sie haben diese Neuerung in die Welt reingebracht. Und jetzt kommen Sunniten. Sie machen das dumm, unwissend. Ja, wir feiern. Es ist was Schönes. Wir sagen nein, nein, nein. Wir machen das nicht. Guckt mal, was ist unsere Regel? Jede Sache, die mit Gottesdienst zu tun hat, wenn wir sie mit einer Zeit, einem Ort, eine regelmäßige Zeit, die immer sich wiederholt. Und als Sitte, das heißt Neuerung und das ist die Irre. Gucken wir mal, wie unsere Vorfahren, tugendhaften Vorfahren gegenüber den Neuerungen waren. Erste, Imam Malik. Und was lässt dich wissen, was Imam Malik ist? Imam al-Madinah. Kein Gelehrter war besser als er in seiner Zeit. Alle Gelehrter waren dieser Meinung. Der beste Gelehrte in seiner Zeit. Imam Malik. Einmal war er in der Moschee. Guckt mal, wie hart waren sie gegen die Neuerung. Und wenn diese Imams unter uns leben, Wallah, sie werden heulen, heulen bis zum Sterben. Sagen, was ist mit der Religion Allahs passiert? Was wir alles machen. Da Imam Malik war einmal in der Moschee. Und die Leute kamen zum Gebet. Wer kam in die Moschee rein? Ibn Mahdi. Und was lässt dich wissen, was Ibn Mahdi ist? Einer der großen Imams, auch in der Zeit, in seiner Zeit. Ein Großgelehrter. Ein Großgelehrter. Was hat beim Gebet? Er hat sein Gewand auf dem Boden gemacht. Sein Gewand auf dem Boden. Die Moschee war aber ohne. Alle beten ohne etwas darunter. Ein Gewand auf dem Boden. Die Leute haben gebetet und sie gucken auf dem Gewand. Zum ersten Mal gucken sie das. Dann wurde Imam Malik, hat er gehört, er hat noch nicht Ibn Mahdi gesehen. Jemand macht sein Gewand so beim Gebet. Wisst ihr, was Imam Malik gemacht hat? Er hat zwei von den Aufsehern gerufen. Kommt her, ihr beide. Der Mann, der Gewand beim Gebet gemacht hat, ihr sollt ihn fesseln und ihn ins Gefängnis bringen als Strafe, weil er eine Neuerung im Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam reingemacht hat. Dann haben sie gemacht, gefesselt. Da kommen die Leute, ja, Imam, das ist doch Ibn Mahdi. Das ist ein Alim. Das ist auch ein Imam. Der wurde festgehalten. Der sagt, bringt ihn mal her. Er sagt ihm, Ibn Mahdi, das, was du getan hast, erstmal, das ist eine neue Sache, was der Moschee des Propheten noch nicht erlebt hat. Zweitens, du hast die Menschen neben dir abgelenkt von dem Gebet und du trägst ihre Verantwortung. Und als Imam Ibn Mahdi das gehört hat, er hat geweint, geweint, geweint, als hätte er das zum ersten Mal gehört. So waren die Imams, als sie eine Neuerung gesehen haben. Noch einmal, ein anderer Imam, Zin al-Abidin, Zin al-Abidin, der zieht immer ein Gewand an. Und wenn sie ihre Toilette machen wollen, dann gehen sie außerhalb Stadt. Er befiehlt seinen Diener, dass er ihm eine Schüssel Wasser vorbereitet. Aber er hat ihm gesagt, weißt du, bei der Toilette, man weiß nicht, manchmal kommt das Wasser runter und dieses Wasser kommt zurück auf dem Gewand. Und dieses Wasser hat was Schmutziges berührt. Also gib mir einen zweiten Gewand und mach mir diesen Gewand extra für die Waschung. Immer wenn ich mich waschen gehe, ziehe ich diesen Gewand und wasche ich mich und danach mache ich das weg, nur für die Waschung, damit diese Tropfen nicht auf mich kommen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Danach gleich hat er geweint und geweint. Er sagt ihm, bring mal den Gewand zurück. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht getan. Warum soll ich das tun? Bin ich besser als er? Vervollkomme ich seine Religion? A'udhu billah, guck mal, wie sie gedacht haben. Das sind die großen Imams. Al-Imam Malik, radiallahu anhu, er hat gesagt, man ibtada'a, wallahi, dieser Satz, das ist zwei Zeilen. Die müssen vor jede Moschee geschrieben werden. Überall in den islamischen Ländern. Schöner Satz. Er sagt, man ibtada'a fil islami bid'atan, yaraha hasanah. فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Derjenige, der in Islam eine Neuerung reinbringt, wo er sie als gut sieht, der hat behauptet, dass der Gesandte Allahs ein Betrüger und ein Leugner, der hat bei der Weiterleitung betrogen. Warum? Weil Allah im Koran sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und vollendet. Und was in der Zeit vorher nicht zur Religion gehörte, Es gehört heutzutage auch nicht zur Religion. So, ein Unterricht. Ein Unterricht hat er in zwei Sätzen gegeben. Reicht uns, wenn wir mal Arabisch wirklich begreifen und verstehen. Und so haben wir auch eine andere Rede von Abdullah ibn Mas'ud. Er sagt, Inna naqtadi wala nabtadi. Wala nabtadi. وَنَتَّبِعُ وَلَا نَبْتَدِعُ وَلَنْ نَضِلَّ مَا تَمَسَّكْنَا بِالْأَثَرُ. Wir folgen und wir machen nichts Neues. Und wir nehmen Mohammed als Vorbild und kein anderer. Und wir werden niemals in die Irre, solange wir an den tugendhaften Vorfahren festhalten. So einen schönen Satz. Er sagt auch, Al-Fudayl ibn Iyad sagt, اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. Auch ein schöner Satz. Folge dem richtigen Weg, die Sunna des Propheten, auch wenn die Anhänger so wenig sind. Und ich warne dich von dem Weg der Neuerung, auch wenn die Anhänger so viel sind. Ist dieser Satz nicht schön für unsere Zeit? Jetzt die Sunna-Anhänger, wenig. Und die Bid'a-Anhänger, masha'Allah, aktiv, überall zu finden. Da und da, im Fernseher, im Internet, überall. Sie sind da, viel sind sie. Und deswegen, lass dich nicht täuschen von der Mehrzahl dieser Leute, folge die Wahrheit mehr als die Mehrzahl. الشافعي sagt, لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. Wenn der Diener Allah trifft am Tag der Auferstehung mit Sünden, mit vielen, vielen Sünden, allen Sünden, außer Beigesellung, ist besser für ihn, als er vor Allah kommt mit Neuerungen. Ja? Die Neuerung ist schlimmer als die Sünde. Wal-Iyadu Billah. Unsere tugendhaften Vorfahren sagen, derjenige, der eine Neuerung in die Welt bringt, wenn eine Neuerung kommt, automatisch wird eine Sunna abgedeckt. Gleich. Bei Erfindung einer Neuerung geht eine Sunna weg. Wenn wir die Neuerungen immer wegmachen, dann werden die Sunnen lebendig werden. Und so ist das. Das ist der Gleichgewicht. Umar. Und was lässt dich wissen, wer Umar ist? Umar sagt, Iyakum wa ashab al-ra'i. Fahinnahum a'da'u sunan. A'yathum al-ahadithu an yahfazuha. Faqalu bil-ra'i. Fadallu wa adallu. Ich warne euch von den Leuten, die nach ihrer Meinung gehen, die ihre Meinungen bei der Religion benutzen. Ich meine so und so. Wer bist du denn? Wer bist du, dass du meinst? Es gibt hier nicht meinen, es gibt befolgen. Und so heißt es Muslim, befolgen die Sunna des Propheten. Es gibt nicht aber und sie. Ich würde sagen, meine Meinung ist, meine Äußerung ist, meine Einstellung ist, wer bist du? Du bist ein Sünder. Du bist nur ein Sünder. Wer bist du? Das letzte Mal hatten wir ein Zusammentreffen mit hier, mit verrückten Mormonen hier. Er sagt mir, ich sage Ihnen, hat Jesus Gott gesehen? Weil er meinte, dass dieser Josef Schmidt, ihre Gründer von Mormonen, er hat Gott gesehen. Ich sage ihm, hat Jesus Gott gesehen? Er sagt, eigentlich steht nicht darüber. Aber ich würde sagen, ja. Masha'Allah, Masha'Allah. Ich würde sagen, ja. Da habe ich ihm gesagt, oh, wer bist du denn? Wer bist du? Bist du ein Gesandter? Wer bin ich und wer bist du, dass du sagen, ich würde sagen? Mit welchem Recht? Mit welcher Erlaubnis? Aber ich habe festgestellt, diese Leute kennen sowas nicht. Diese Fundamenten. Kennen sie nicht. Wir Muslime, wir lernen das. Aber sie lernen sowas nicht. Deswegen sei Fundamentalist mit diesem Sinn und nicht mit dem Sinn von Medien. Die Medien sagen Fundamentalist, das ist der Terrorist und Extremist. Aber im Sinn der Religion, Fundamentalist ist derjenige, der die Fundamenten folgt. Und wir müssen Fundamentalisten sein, ja? Dass wir die Fundamenten des Islams bewahren. Und das ist einer der wichtigsten Fundamenten des Islams. Und er sagt uns, ich warne euch von den Leuten, die ihre Meinungen in der Religion reinstecken. Das sind die Feinde der Sunna, sagt Omar. Das sind die Feinde der Sunna. Sie finden das zu schwer, dass sie die Ahaditen und die Überlieferungen des Propheten auswendig lernen. Deswegen haben sie einen leichteren Weg gefunden. Das ist Meinung. Und sie haben ihre Meinung genutzt und dann sind sie in die Irre gelandet und haben andere in die Irre gebracht. So ist das. Liebe Bruder, Beispiele, die wir heutzutage machen, ohne dass wir denken. Bei dem Gebet, das ist eine der wichtigsten Säulen des Islams. Gebet. Da gibt es Leute, die krank sind mit Waswas, Flüstern des Satans. Er kommt mit der Gruppe, er will beten. Bei Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar, du findest den kranken Mann da stehen. Was macht er? Er muss sagen, ich muss jetzt die Absicht sagen. Und dann sagt er, ich beabsichtige Asr Gebet mit der Gruppe als Anwesend und als Nachbeter, nicht Vorbeter und männlicher und vernünftig, nicht geistig behindert, zu verrichten. Und dann sagt er, Allahu Akbar. Er will wissen, habe ich das wirklich gesagt? Und er hat verfälscht. Nur weil er Waswas hat. Wir sagen, Subhanallah, du sagst, ich beabsichtige, der Asr-Gebet zu verrichten. Warum bist du denn gekommen? Bist du zum Morgensgebet gekommen? Na klar, zum Asr. Die Zeit sagt das schon. Reicht das? Denkst du, du kommst zum Morgensgebet? Und wenn du sagst, als Anwesender, hä? Wenn jemand das hört, dann sagt er, das ist verrückt. Wallahi, denkst du, du bist abwesend? Als Anwesender, wallahi, es gibt Muslime, die machen so, wörtlich. Anwi Salat al-Asri, خلف الإمام, عاقلا, حاضرا, أربع ركعات, vier ركعة, und so, und alles Mögliche. Und dann sagen wir ihm, warum sagst du vier ركعة? Denkst du, Asr hat drei? Oder hat zwei? Und dann sagt er, mit meinem Verstand, was denkst du, bist du verrückt? Und dann männlicher, das ist noch schlimmer. Denkst du, du bist weiblich? Warte mal, die fragen erst später. Guckt mal, wie der Satan diese Tür genutzt hat, damit er die Menschen in ihre Religion stört, damit sie Neuerungen in die Welt reinbringen. Er sagt ihnen, hey, die Absicht ist eine Säule des Gebetes. Pass auf, du musst die Absicht erneuern. Ist ja gut. Reicht, wenn ich mein Zuhause verlasse, ich gehe Richtung Moschee für Asr. Reicht. Das ist die volle Absicht. Und wann war die Absicht mündlich? Niemals. Der Ort der Absicht ist Herzen, nicht Mund. Und er sagt, manche, die sind krank. Er macht mehr als 10 Mal. Allahu Akbar, weil er zweifelt, habe ich wirklich Allahu Akbar gesagt? Dann siehst du ihn, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lange Zeit, bis er begreift, dass er wirklich Allahu Akbar gesagt hat. Huh? Das sind Verrückte. Wie passiert sowas? Wenn der Mensch dem Satan folgt und ihm zuhört, das ist der Ziel von Satan, wo er will dich dahin bringen. Er macht dir Zweifel, wal'iyadu billah. Beim Waschung, er sagt indirekterweise zu Muhammad, O Muhammad, du weißt nicht, wie du dich wäschst. Ich zeige es dir. Ich zeige es dir. Bevor er wischt seine Hand erstmal mit Seife und so. 5 Minuten. richtig, oh, gibt es hier vielleicht Schmutz. Das ist Waswas, Flüstern. Das ist eine schlimme Krankheit. Und dann lässt er erstmal das Wasser laufen. Richtig. Und dann Mund waschen. Richtig langsam und alles Mögliche. Und das Wasser läuft und läuft. Und es reicht ihm nicht ein Eimer Wasser, sondern ein Fass, damit er sich wäscht. Ich sage nicht nur diesen kranken Leuten dieser Rede. Ich sage das zu euch und zu uns alle. Bitte, heute schon, geht und macht eine Sunna wieder lebendig. Wisst ihr was? Niemals gehst du zu deinem Waschbecken und lässt du den Hahn laufen und du wäschst dich davon. Was ist das, Subhanallah? Wenn du jetzt dein Gesicht so wäschst, und was ist mit diesem Wasser, der wegläuft? Was ist mit dem? Verschwendung! Das dürfen wir nicht tun. Ich werde euch heute wundern. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Menge benutzt, um sich zu waschen. Was ist die? So eine Hand, zwei Hände zusammen machen, mach die voll mit Wasser, mach die voll mit Wasser zweimal, einmal, mach das in eine Schüssel und nochmal zweimal und mach die in eine Schüssel und guck mal in die Schüssel. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich gewaschen? Ja. Und wenn du viel Wasser benutzt, als hättest du gesagt, Muhammad weiß nicht, ich weiß mehr. Ich habe es gestern benutzt. Einmal, obwohl ich immer eine kleine Schüssel immer benutze. Aber ich mache das immer zur Hälfte. So vorsichtshalber und ich nehme von Schüssel. Ganz langsam. Aber dieses Mal habe ich so gemacht. Einmal, zweimal. Habe ich mich gewundert. Wallahi, dann habe ich genommen. Bis zum linken Fuß. Hat mir ganz genau gepasst. Sehr gut. Ibn Umar, Imam Ahmed, wurde beschrieben, wie er sich wäscht. Er nimmt seinen Schüssel. Sie sagen, er wäscht sich. Wallahi, die Erde, die unter ihm ist, dieser Sand, der wird nicht nass. Weil all dieses Wasser ist bei ihm. Klebt an, bleibt bei ihm. Die Menge, die sie nehmen, ein bisschen. Nur ein bisschen, nicht viel. Und das Mindeste, was du machst, mach einen Schüssel. Mach einen Schüssel zu Hause in deinem Waschbecken und nicht Hahn machen. Hahn laufen lassen, ja subhanallah. So viele Menschen finden gar nicht Wasser, Trinkwasser. Und du als Muslim machst du sowas. So lernst du deine Kinder, dass sie mit dem Geld umgehen. A'udhu billah. Und deswegen benutze eine Waschschüssel und mach damit. Und nur ein bisschen Wasser. Nicht viel. Und wenn du denkst, dass du etwas gelassen hast, der Shaitan kommt zu dir und sagt, nein, so hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewaschen. Stopp. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gewaschen einmal nur. Mund einmal. Auch Gesicht einmal. Er hat aber auch zweimal gemacht. Er hat aber auch dreimal gemacht. Und nach dreimal hat er uns verboten. Er hat gesagt, derjenige, der über dreimal wäscht, der hat die Grenzen überschritten. Deswegen einfach waschen und leicht. Assalamu alaikum. Alles einmal. Genau. Alles einmal. Das hat auch Muhammad Sassen gemacht. Kannst du auch machen. Oder zweimal. Oder dreimal. Auch einmal. Oder zweimal oder dreimal. Aber wir haben Ahaditen, dass Muhammad das dreimal gemacht hat von Abu Huraira. Deswegen, wenn du das einmal machst, kein Problem. Aber wenn du, sag ich mal, das hängt davon ab, du bist in Baustelle und so, da sage ich dir lieber nicht einmal. Mach dreimal Gesicht waschen, weil da gibt es Staub und. Je nach Schmutz. Warte mal, nicht jetzt die Frage. Da gibt es Leute, die zweifeln sogar auch an die Waschung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich euch sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Schüssel. Dieser Schüssel, ich werde euch sagen jetzt die Menge des Wassers. Fünfmal. Eins, zwei, drei, fünfmal. Wenn du die Hände zusammen machst. Er kommt mit seiner Ehefrau Und in diesem Schüssel hängt noch Teig. Und da gibt's Wasser. Und er wäscht sich mit seiner Frau zusammen von einem Schüssel. Hä? Wenn ein Weswis das hört, er sagt, oh Gott, ich wasche mich von einem Schüssel. Und da hängt auch Teig noch ein bisschen an dem Rand. Niemals. Muss alles pico, alles. Ah, und sie, Mohammed S.A.W. zeigt uns, wie leicht ist unsere Religion. Hey, bedränge dich nicht. Mach dir das Leben nicht schwer. Er hat nur mit ein bisschen Wasser die ganze Waschung gemacht. Die ganze Waschung. Machst du das? Ich habe das auch benutzt. Einmal nur mein kleinen Schüssel für die normale Waschung habe ich voll gemacht. Ich habe damit die große Waschung gemacht. Von oben bis unten. Nimmst du Wasser und machst du richtig mit Wasser so? Es geht, wallahi, es geht sehr gut. Warum nicht? Ja? Aber die Leute, die von Waswas gewonnen wurden, die sind krank. Es gibt Leute, sie waschen sich 100 Mal. Er beendet seine Waschung, er sagt, nee, oh, ich habe vielleicht das Gesicht vergessen. Oder ich habe Mund vergessen. Ich wiederhole. Und dann am Ende kommt der Scheitan. Er gibt ihm ein Flüstern. Ah, ja, er ist empfangsbereit für das Flüstern. Für Satan. Er wiederholt. Es gibt Leute von Waswasin. Er sagt, Allahu Akbar. Er geht zum Asr-Gebet, zum Dhuhr-Gebet. Allahu Akbar, nein. Oh, die Absicht hat nicht gestimmt. Nochmal. Allahu Akbar. Habe ich wirklich Allahu Akbar gesagt? Allahu Ak. Hier verfällt er. Sein Gebet ist vielleicht ungültig. Er bleibt so bis zum Asr-Gebet und er hat noch nicht das Dhuhr-Gebet gebetet. Es gibt solche Leute. Wallahi. Und deswegen, ich warne euch von Waswas. Das ist alles von Shaitan. Er will... Ich rede jetzt nur über das normale Gebet. Vor dem Eid-Gebet, wir sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar mehrmals. Das ist normal, das ist eine Sunna. Aber ich rede jetzt nur über normale Gebete, wie der Shaitan uns, unsere Religion zerstört. Deswegen, liebe Brüder, ich warne euch von der Neuerung. Und haltet auf der Sunna. Es gibt Leute heutzutage, die zur Sunna rufen. Sie heißen jetzt Extremisten. Sie heißen jetzt Leute, die die Religion verändern. Dass diese Leute, die zur Sunna rufen und die Neuerungen ablehnen, das sind die Leute, die auf dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen. Und wenn du jemanden siehst, der dich zu einer Irre, zu einer Neuerung ruft, triff dich nicht mit ihm. Geh weg von ihm. Und rette dich von ihm, bevor du angesteckt wirst. Es gibt hier in Berlin schon viele, ja, die zu Neuerungen rufen. Wie diese Ahmadiyya Moschee und wie diese Ahbash Leute. Deswegen warne ich euch von den Leuten, die uns neue Sachen reinbringen. Die Leute, die neue Gottesdienst zu uns reinbringen. Na'udhu billahi min dalik. Deswegen barakallahu fikum. Allah Ta'ala sagt uns im Koran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Sag, wenn ihr wirklich Allah liebt, dann folgt mir. Folgt Muhammad. Das ist die Liebe zu Allah. Wenn du aber Muhammad nicht folgst, wo ist die Liebe? Du behauptest, dass du Allah liebst. Haben wir heute diesen wichtigen Fundament kennengelernt und begriffen? Deswegen leben wir danach. Immer, alhamdulillah, gehen wir nur nach der Sunna. Keine neue Sache im Islam. Auch wenn die Leute dich schlecht angucken. Auch wenn die Leute dich schlecht anmachen. Kümmere dich nicht, solange du auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bist. Der Islam ist ungewöhnlich geworden, nachdem die Neuerungen verbreitet sind. Und deswegen halte an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum für das gute Zuhören. Möge Allah unsere Taten annehmen und unsere Sünden vergeben. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.